Claudius von Korns heitere Lesung. Verehrte unterhaltene Organismix. Ja. Bis auf die, die wir nicht verehren. Genau, also die, die wir nur grüßen. Oder verachten. Ja, aber die hören ja unseren Podcast nicht. Doch. Nein. Neulich hat einer kommentiert, der das überhaupt nicht verstanden hat. Ja. Den verachte ich. Der dachte, wir seien ein seriöses Bildungsformat. Lies mal ein Buch, Penner. Ja. So. Also jetzt sei doch nicht so ausfallend. Wir sind doch hier der freundliche, heitere Lesestudien-Podcast. Ja, eben. Wir haben heute wieder ein ganz besonderes Schmankerl. Und heute erfährt der verehrte oder auch nicht verehrte unterhaltene Organismix. Oder das wäre vermutlich besser, das Organismix. Alle Organismix. Erfahren heute, was die Bibel wirklich lehrt. Wir sollten dazu sagen, dass auch dieses Schriftstück in der Zauberkiste von unserem Stammhörer Mr. Mir war. Ja. Und damit schon das zweite Buch ist, das wir lesen davon. Das vierte lesen wir bekanntlich nicht. Das dritte müssen wir uns noch überlegen. Ich will das schon lesen, das klingt lustig. Aber ja, jetzt haben wir hier erstmal das, was vermutlich die Zeugen Jehovas kostenlos an jeden verteilen, der es nicht will. Also in dem Buch steckte auch eine Visitenkarte von Jehovas Zeugen. Achso, ich dachte von Jehova. Ja, der macht ja eher welche aus Stein. Da ist sogar ein moderner QR-Code auf der Rückseite. Oh. Und man kann www.jw.org machen. Mhm. Und dann kommt man auf irgendeine Seite wahrscheinlich mit Jesus oder so. Probier das doch mal aus hier. Ja, ja, das ist auch mein Fundstück dann für heute. Oh, das ist doch völlig lame. Ich habe dir eine E-Mail mit super vielen geilen Fundstücken geschickt. Ja, ich glaube, ich finde das hier lustiger. So. Ja, also wir haben keinen Klappentext. Das ist auch eher so ein Heftchen. Genau, wenn man da so durchguckt, sind da ganz viele lustige Illustrationen drin. Also, sieht echt aus wie so ein Comicbüchlein. Mit so ganz schlecht gestellten Gesichtsausdrücken und alles nicht in Ordnung. Oh, guck mal, hier ist so eine Art. Hier, 490 Jahre hat das bei denen nur gedauert. Was? Alles. Ach so, das ist nicht viel. Mhm. Ja gut, dann. Ja, also hier gibt es, wie gesagt, keinen Klappentext, gibt es eine Einleitung. Wer hat das denn geschrieben, weiß man das? Jehova. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Mr. Mir seinen Namen nicht reingeschrieben hat auf die Linie Name. Ja, das hätte er tun sollen. Dieses Buch wird im Rahmen eines weltweiten gottesdienstlichen Werks zur Verfügung gestellt, das durch freiwillige Spenden unterstützt wird. Es ist nicht zum Verkauf bestimmt. So. Gut. Ich fange jetzt einmal an. Und lese die Einleitung namens Hat Gott das gewollt? In der Zeitung, im Fernsehen und im Radio liest und hört man heute ständig von Kriegen, Verbrechen und Terrorismus. Gleichzeitig hat jeder von uns mit persönlichen Sorgen zu kämpfen. Viele sind krank oder haben einen lieben Menschen verloren und sind deshalb sehr traurig und deprimiert. Manche fühlen sich wie der gerechte Hiob, mit Trübsal und Elend gesättigt. Hiob 10,15, Aioli. Guck mal, da steht Aioli. Ich glaube, das wird ein langer Abend. Ich glaube auch. Stimmt, Aioli. Vielleicht fragen auch jetzt Sie sich. Jetzt so ein Aioli-Brot, das wäre gut. Oh nee, dann stinkst du wieder so. Sogar sagen. Wollte Gott, dass mein Leben und das Leben anderer Menschen so aussieht? Was hilft mir, mit meinen Problemen fertig zu werden? Wird auf der Erde wohl jemals Frieden herrschen? Die Bibel gibt zufriedenstellende Antworten auf diese Fragen. Natürlich. Indem sie etwa sagt, und dann nimm deine kleinen Kinder und zerschmettere sie an einem Stein. Ja, oder auch, und es ward großes Frohlocken. Ja. Die Bibel lehrt, dass Gott für große Veränderungen auf der Erde sorgen wird. So, hier ist jetzt also so ein alter Mann mit einem Rollator im Hintergrund und im Vordergrund ist so ein Mann mit einem roten T-Shirt, der wieder läuft. Und da ist hier, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Dann kommt hier so ein Mädchen im Rollstuhl und daneben läuft das Mädchen und da steht, der Lahme wird klettern wie ein Hirsch. Ich habe noch nicht so viele Hirsche klettern sehen. Ja. Aber gut, das ergibt dann natürlich auch Sinn. Dann ist da so ein blinden Typ und plötzlich reißt er seine Sonnenbrille runter und schaut, als hätte ihm gerade jemand einen Baumstamm in den Arsch geschoben. Jedenfalls steht er dahinter, steht irgendwie Ray Charles mit einem Blindenstock und drunter steht, die Augen der Blinden werden geöffnet. Ob die Zeugen wissen, dass geschlossene Augen nicht das Problem von Blinden sind, sondern ich bin mir nicht ganz sicher, dass die Augen nicht funktionieren oder die Sehrinde nicht funktioniert. Alle, die in Gedächtnis... Halten die Blinden für die so blöd, dass die denken, ich bin blind, weil die Augen zu haben? Scheiße, ich kann nichts sehen. Mach doch mal die Augen auf. Ich bin geheilt. Ein Wunder. Wunder, Wunder. So, alle, die in Gedächtnisgrüften sind, werden herauskommen. Ich habe auch so eine Gedächtnisgruft. Nein, du hast ein Gedächtnis Leerstelle. Ja, so quasi eine Gruft. Eine Gruft ist ja was. Ja, ja. Es lohnt sich, die Bibel kennenzulernen. Dann ist jetzt hier so ein Typ in einem schlecht sitzenden Anzug, der einem gelehrigen Jugendlichen, der sonst nichts Besseres zu tun hat, dieses bunte Heftchen zeigt. Was? Nee, das ist die Bibel, was der dem zeigt. Ja, aber guck, hier liegt das bunte Heftchen. Ja, aber der hat eine Bibel in der Hand. Ja, ja. Was auf den vorigen Seiten zu sehen und zu lesen ist, sollte man nicht gleich als reines Wunschdenken abtun. Gott hat versprochen, das alles wahrzumachen und die Bibel zeigt, wie er dabei vorgehen wird. Warum hat er es eigentlich noch nicht gemacht, frage ich mich da immer. Aber damit nicht genug. Die Bibel ist der Schlüssel, der uns jetzt schon den Weg zu einem glücklichen Leben erschließt. Denken wir nur einen Augenblick an die Ängste und Sorgen, die uns persönlich belasten. Vielleicht sind es finanzielle Schwierigkeiten, Familienprobleme, Krankheiten oder wir haben sogar einen lieben Menschen verloren. Was ist, wenn man vegane erektile Dysfunktion hat? Da hat der liebe Gott bestimmt auch einen Plan für. Aber ich glaube, der liebe Gott war kein Vegetarier. War der Veganer? Nee, ich glaube nicht. Was hat er denn am liebsten gegessen? Meerschweinchen. Ja. Das finde ich persönlich sehr traurig. Ich hatte früher zwei Meerschweinchen, beziehungsweise mein Bruder hatte eins und ich hatte eins. Aber wie schmecken die Ente? Du hast noch nie eins probiert. Wer sagt das? Ich hoffe es für dich. Mhm. Mein Meerschweinchen hieß Schnuffi. Und das von meinem Bruder Nick. Ja, jeder hat ja so sein... Die Bibel kann uns bei Problemen konkret helfen und uns Erleichterung bringen, denn sie beantwortet uns Fragen wie zum Beispiel, warum müssen wir Menschen leiden? Antwort? Du musst jetzt die Antwort geben. Also, warum müssen wir Menschen leiden? Ja, das ist doch meine Antwort. Also, ich dachte, sowas wie ist besser. Wie werden wir mit unseren Ängsten und Sorgen fertig? Wie können wir ein glücklicheres Familienleben führen? Was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Bla, bla, bla, bla. Wenn Sie herausfinden möchten, was die Bibel lehrt, haben Sie mit dem vorliegenden Buch genau das richtige Hilfsmittel zur Hand. Am Ende der Seiten stehen Fragen zu den einzelnen Absätzen. Durch Fragen und Antworten haben Jehovas Zeugen bereits Millionen Menschen die Bibel näher gebracht. Diese Methode ist wirklich zu empfehlen. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, wenn Sie nun die begeisternde Erfahrung machen, kennenzulernen, was die Bibel wirklich lehrt. Also offensichtlich trauen die diesem Dingsy, Bibel-Dingsy ja nicht zu, selbsterklärend und überzeugend genug zu sein, als dass sie es nicht für nötig empfinden, noch so ein beklopptes Heft mit bunten, schlechten Bildern rauszugeben, wo drin steht, was in der Bibel wirklich drin steht. Ja. Ja. Ja. Und so, wenn man das so durchblättert, sieht man auch eh alles voller Bibelzitate, die ja im Prinzip aus der Bibel stammen. Du musst dir vorlesen, wie das heißt, das Kapitel. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Kapitel 1? Da drunter. Ach so, die Wahrheit über Gott. Da drunter ist so ein Kind in einem hässlichen Kleid, das irgendwie so guckt, als wüsste es auch nicht so genau, was es da eigentlich soll. Was vermutlich auch der Fall war. Ja. Wahrscheinlich haben die gesagt, hör mal, Lenno Face Angel, guck mal so, als wüsstest du nichts. Was? Die Wahrheit über Gott. Interessiert sich Gott wirklich für jeden Einzelnen von uns? Wie soll man sich Gott vorstellen? Hat er einen Namen? Herr Schmidt. Kann man Gott näher kommen? Mit dem Bus. Kinder stellen für ihr Leben gern Fragen. Das, also ich hätte es vielleicht richtig lesen sollen. Kinder stellen für ihr Leben gern Fragen. Toll, das übersteuert jetzt wieder und dann muss ich das ganze Ding wieder so leise drehen. Macht nichts. Das fängt oft schon an, wenn sie gerade erst sprechen gelernt haben. Mit großen, neugierigen Augen, so guckt das Kind auf der Seite auch, schauen sie uns an und fragen, wo ist hier das Klo? Warum ist der Himmel blau? Aus was sind die Sterne? Warum können die Vögel singen? Aus was? Ja. Selbst wenn wir uns große Mühe geben, haben wir beim Antworten manchmal unsere liebe Not. Und auch nach der besten Antwort kommt oft gleich das nächste Warum. Fußnote? Da sind die Fußnoten. Ja, 1,2. Warum ist es oft gut, Fragen zu stellen? Hä? Man weiß es nicht. Kinder sind aber nicht die einzigen, die Fragen stellen. Wenn man älter wird, fragt man weiter. Man sucht nach dem richtigen Weg, möchte Gefahren meiden oder ist einfach neugierig. Doch wie es scheint, werden vor allem die wichtigsten Fragen des Lebens von vielen irgendwann nicht mehr gestellt. Zumindest suchen sie keine Antwort mehr. Denken wir zum Beispiel an den Titel dieses Buches und an die Fragen im Vorwort sowie zu Beginn des ersten Kapitels, das wir ja gerade lesen. Das ist richtig, aber da stehen ja auch Fragen oben dran. Ja, zum Beispiel, warum hat Gott eigentlich rote Schuhe an? Das ist schöner. Das, ich habe auch rote Schuhe. Sind einige der wichtigsten Fragen, die man sich stellen kann. Viele Menschen haben es jedoch aufgegeben, nach Antworten darauf zu suchen. Warum? Manche glauben zwar, dass die Antworten in der Bibel zu finden sind, aber die Bibel ist ihnen zu schwierig. Anderen ist es unangenehm oder peinlich, Fragen zu stellen. Wieder andere sind der Meinung, mit solchen Fragen sollten sich lieber Geistliche oder Religionslehrer befassen. Oder die Klofrau. Denken wir persönlich auch so? Wenn wir das Buch zur Hand genommen haben, gehören wir wahrscheinlich zu denen, die auf wichtige Fragen des Lebens eine Antwort suchen. Okay, können wir einfach mal auf die Fragen jetzt gehen? Bestimmt oder? Haben wir schon manchmal überlegt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ist mit dem Tod alles vorbei? Wie soll man sich Gott vorstellen? Es nicht ist, existent. Es ist gut. Ja, ich weiß nicht, man soll gar nicht. Es ist irgendwie wurscht. Ja, aber vielleicht haben die ja Spaß dran, sich den irgendwie als Weihnachtsmann. Man kann doch den lieben Gott einen guten und ausgedachten Mann sein lassen. Ja. Ja, es ist gut, solche Fragen zu stellen. Und wir sollten auf keinen Fall aufgeben, bis wir befriedigende, zuverlässige Antworten gefunden haben. Von wem? Ah, der berühmte Lehrer Jesus Christus sagte einmal. Ja, was sagte denn der berühmte Leser? Bitte fort. Sowas in der Art. Ja, ja. Da sagt auf jeden Fall mal, bitte fortwährend, also bittet fortwährend und es wird euch gegeben werden. Sucht unablässig und ihr werdet finden. Klopft immer wieder an und es wird euch geöffnet werden. Matthäus 7 geteilt durch 7. Wer unablässig, in Anführungszeichen, nach Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens sucht, wird feststellen, dass sich diese Suche wirklich lohnt. Sprüche 2 geteilt durch 1 minus 5. Auch wenn manche das... Was gibt das? Minus 4. Ja! Minus 3? Ich glaube durch. Ach nein, es ist Punkt vor Strich. Also minus 3. Ja. Auch wenn manche das Gegenteil behaupten, es gibt Antworten auf unsere Fragen und man kann sie finden in der Bibel. Die Antworten sind gar nicht so kompliziert und was noch viel besser ist, sie geben uns Hoffnung und machen uns glücklich. Außerdem können sie uns helfen, schon heute ein befriedigendes Leben zu führen. Befassen wir uns nur mit der Frage, die viele Menschen beschäftigt. Ist Gott gleichgültig und gefühllos? Viele würden diese Frage bejahen. Sie argumentieren, wenn sich Gott für uns interessieren würde, dann müsste die Welt auch ganz anders aussehen. Das ist richtig. Gute Theodizee. Ja. Aber überall herrscht Krieg, Hass und Elend. Menschen werden krank, müssen leiden, verlieren Angehörige, fallen auch schon mal auf die Fresse. Daher denken viele, wenn Gott an uns... Was mit offenen Schuhen? Und unseren Problemen interessiert wäre, würde er so etwas doch bestimmt verhindern. Offene Schuhe. Das ist übrigens, also die Theodizee, das Problem des Bösen ist nach wie vor eines der am schwersten zu, also für die Theologen, für richtige Menschen natürlich nicht, aber für Theologen am schwersten zu beantwortenden und zu legitimierenden Probleme. Gibt es da nicht irgendwelche Standardklauseln mittlerweile? Nee. Also das ist, es gibt nichts wirklich Befriedigendes. Naja, du kannst ja immer sagen, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, aber man kommt ja an dem logischen Problem nicht vorbei. Also Ach, Logik-Schmogik. Die Existenz des Bösen ist eben nachweislich nicht logisch kompatibel mit normalerweise diesem Christengott zugeschriebenen Eigenschaften von Allgüte, Allwissendheit und Allmacht. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Zeugen das hier mal eben kurz vom Tisch fegen. Gar nicht. Doch. Zu allem Übel verleiten Geistliche die Menschen manchmal zu dem Gedanken, Gott sei gefühllos. Wie tun sie das? Wenn jemand etwas Tragisches zustößt, sagen sie, das sei Gottes Wille. Damit geben sie praktisch Gott die Schuld für all das Schlimme in der Welt. Ist Gott aber wirklich schuld? Was lehrt die Bibel? Jakobus 1 geteilt durch 13 gibt uns die Antwort. Keiner sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht von üblen Dingen versucht werden, noch versucht er selbst jemand. Was ist das eigentlich für ein beschissenes Deutsch? Ja, das ist halt Übersetzung, ne? Aber alles daran. Kannst du dich bei Luther bedanken, der alten Fettsau. Arschsaft. Arschsaft Luther. Martin Arschsaft, Antisemit Luther. Das Böse, das wir überall um uns herum sehen, kommt also niemals von Gott. Hiob 34 geteilt durch 10. Niemals! 34 geteilt durch 10 minus 12. Es stimmt zwar, dass er es zulässt, aber zulassen ist etwas ganz anderes als verursachen. Mhm. Ja. Ist aber auch egal, denn... Wieso lässt er denn das dann zu? Ja. Geil, diese beschissenen Ausreden. Ja, kommt ja jetzt alles. Also. Stellen wir uns, ich nehme mal an, es wird wieder mal der freie Wille sein. Stellen wir uns einmal vor, ein lieber, guter, liebevoller Vater hat einen erwachsenen Sohn, der noch zu Hause wohnt. Er sagt, zieh aus, du Penner, und such dir endlich einen Job. Ich will mir Noten kaufen. Entschuldigung, ich bin jetzt halt verrutscht. Der Sohn lädt sich auf einmal gegen seine Eltern auf und beschließt, sich auszuziehen. Der Vater hält ihn nicht davon ab. Der Sohn gerät auf die schiefe Bahn, läuft nur noch in Spielhallen, beleidigt seine Mutter und ist irgendwann bei der Scharia-Polizei. Und kommt in Schwierigkeiten, meine ich. Ist der Vater nun schuld daran? Nein. Lukas 15 geteilt durch 11 minus 13. Auch Gott hat die Menschen nicht davon abgehalten, einen falschen Weg einzuschlagen, aber das heißt nicht, dass er an ihren Problemen schuld ist. Deshalb täte man ihm Unrecht, wenn man ihn für all die Schwierigkeiten der Menschen verantwortlich machen würde. Gott hat gute Gründe, warum er zulässt, dass die Menschen einen falschen Weg gehen. Als weiser und mächtiger Schöpfer muss er uns diese Gründe nicht nennen. Nee. Ja, sag ich nicht. Geht euch nichts an. Das muss er wohl nicht. Dennoch tut er es, weil er uns liebt. In Kapitel 11 werden wir näher auf diese Gründe eingehen. Auf alle Fälle können wir sicher sein, dass Gott an unseren Problemen nicht schuld ist. Also das müssen wir auf jeden Fall gleich noch schauen, was denn... das eigentlich für Gründe sind. Ich kann es kaum erwarten. Ganz im Gegenteil, er ist unsere einzige Hoffnung, dass sie jemals gelöst werden. Stimmt. Das, Das ist sehr schön von dir. Jedenfalls, wenn Gott eingreift, wird er das Böse ein für alle Mal ausmerzen. Und Psalm 37, geteilt durch 9 minus 11. Was hindert ihn daran, das jetzt... Ja, das kommt ja noch. Die Spannung wird ja jetzt hier bis ins Unerträgliche, Unermessliche aufgebaut. Ist das eigentlich mal kurz eine Zwischenfrage an die Hörerinnen und Hörer? Ist es anstrengend zu hören, wie wir Albernheiten machen und lachen? Weiß nicht, mir ist es auch egal, ja, ob das irgendwem auch gefällt. Also nein, das ist mir nicht egal. Ich freue mich schon, wenn das jemandem gefällt. Also mir ist es egal, wenn es einem nicht gefällt. Ja, so. Ja, wir schätzen natürlich unsere Hörer alle sehr. Aber auch die Hörerinnen und überhaupt alle Organismix. Ja. Nur keine Spinnen. Ja. Ich hasse Spinnen. Heute habe ich wieder eine ganz dicke, fette Spinne gesehen. Die war so eklig. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt und mich an meiner Handtasche festgekrallt, weil ich nichts anderes hatte. Spinnen sind sehr nützlich. Nein, Spinnen sind scheiße. Und unsere Freunde. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hasse Spinnen, die sind so eklig. Warum isst du dann Pilze? Ich habe aufgehört, Pilze zu essen, seit da eine Spinne drin gewohnt hat. In meinem Champignon. Nicht in Ordnung. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Nudeln mit Champignons gemacht und dann war da plötzlich eine Spinne. Ja, wir schweifen ab. Das, wie berührt ist Gott, dass wir unter Ungerechtigkeiten leiden? Wie empfindet Gott, wenn er sieht, was in der Zwischenzeit in der Welt und im Leben jedes Einzelnen von uns geschieht? Was für eine Zwischenzeit? Während er irgendwie auf dem Klo ist oder was? Bis er das Böse ausmerzt oder so, was? In der Bibel heißt es, Gott liebt das Recht. Psalm 37 geteilt durch 28. Deswegen ist ihm alles andere als gleichgültig, was Recht und was Unrecht ist. Aha. Er hasst jede Art Unrecht. Und wer definiert jetzt, was Recht und Unrecht ist? Er selber, nehme ich mal an. Das heißt, er hasst das, was er als Unrecht definiert. Ja, sicher. Ja, das... Blackjack und Nutten. Ist ja auch so sinnvoll. Dann würde ich doch einfach mal nichts als Unrecht definieren und schon muss man auch nichts hassen. Ja, er hasst dann nichts, aber du bist dann trotzdem tot. Nö. Wenn dich jemand umbringt. Ja, ich bin auch tot, wenn mich niemand umbringt und ich einfach so sterbe. Ja, aber wenn dich jemand umbringt, bist du noch Töter. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich Nein. als gütige und weise Herrscherin muss dir nicht sagen, wieso. Aha. Wie die Bibel sagt, schmerzte es ihn in seinem Herzen. Ach, der hat ein Herz, der Mann. Das ist jetzt doch mal sehr interessant. Ach, die Gottesanatomie. Wen schmerzt es jetzt im Herzen? Na, den Gott-Typ. Wieso hat der ein Herz? Ja, das weiß ich auch nicht. Warum braucht der Blut? Der ist doch nur so ein ätherisches Wesen. Wo willst du wissen, ob das Herz bei dem ein Pumpmuskel ist? Was soll das denn sonst sein? Ein Dekorationsobjekt? Nö, so hier mit die Kassetten. Ich bin hier immer gefahren mit der Scheiße. Also auf jeden Fall schmerzte es ihn in seinem Herzen, als die Welt in alter Zeit voller Schlechtigkeiten war. Heute nicht mehr. Das stimmt. 1. Mose 6 geteilt durch 5,6. Gott hat sich nicht geändert. Malefiz 3,6 durch irgendwas. Es widerstrebt ihm nach wie vor sehr, all das Leid auf der Welt zu sehen. Aber er lässt es trotzdem. Und er möchte Menschen nicht leiden sehen. Die Bibel sagt, werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5 durch 7. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen darf. Ach ja, ich kann nicht mehr. So, gucken wir noch mal so ein paar. Eine wichtige Voraussetzung für die Taufe ist eine genaue Erkenntnis aus Gottes Wort. Hast du dich persönlich Gott im Gebet hingegeben? Boah, eigentlich sollten wir ja heute Christian Woman von Type O Negative hier reinmachen. Nein. Oh, das ist so gut, das Lied. Die wahre Anbetung auszuüben macht wirklich glücklich. So. Was haben wir denn hier mal noch? Weihnachten, die frühen Christen feierten es nicht. Für die wahre Anbetung eintreten. Ja, ich suche hier, wie Gott angebetet werden möchte. Das. Klingt ja schon mal super. Das Leben so sehen, wie Gott es sieht. Ein Leben führen, das Gott gefällt. Warum lässt Gott Leid zu? Meine Fresse. Was glauben diese Spasserlacken eigentlich nochmal so genau? Ich weiß es nicht. Wie uns Geister beeinflussen, das klingt doch sehr gut. Geister, die unsere Feinde sind. Doch irgendwie, dass irgendwann so ein Raumschiff kommt, wenn Harmageddon bevorsteht. Kein Plan, nee. Und dass dann nur so ein paar Auserwählte in dem Raumschiff Platz 144.000. haben. 144.000. Ich weiß nicht, ob das ein Raumschiff ist. Ja, wie soll das denn sonst gehen? Ja, du wirst ja dann nicht wirklich örtlich an einen anderen Platz versetzt, sondern du wirst ja in eine andere Dimension, in das Jenseits geschickt. Aha. Ja. Oder wie sieht das aus? Ich weiß das nicht so genau. Also Armageddon war ein Film, den ich mit 12 gut fand. Wie oft haben die eigentlich den Weltuntergang vorhergesagt, die bekloppten Zeugen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die haben irgendwann aufgehört. Nachdem das dreimal in die Buchse gegangen ist, haben die, glaube ich, aufgehört, weil es ihnen zu peinlich war, dass schon wieder alle auf den Berg gekraxelt sind und gesagt haben, Jehova, nimm mich jetzt, vor ihre Häuser verkauft haben und ihre Autos für einen Apfel und ein Ei. Ich weiß nicht, ob das die waren. Doch. Die Jehovas haben auf jeden Fall mindestens 3 Weltuntergänge vorhergesagt und dann haben sie irgendwann es dran gegeben, weil es doch zu blöd war denen dann. Okay, also ich lese jetzt Kapitel 10, wie uns Geister beeinflussen. Und du kannst derweil mal deine Mail aufmachen und gucken, was ich dir für geile Sachen geschickt habe. Zum Beispiel, die Erde tritt in den purpurnen Photonenring ein. Ja. Das ist geil. So. Also, stehen Engel uns Menschen bei? Wie haben böse Geister Menschen beeinflusst? Müssen wir vor bösen Geistern Angst haben? Wenn man jemanden kennenlernen möchte, interessiert man sich normalerweise auch für seine Familie. Ebenso lernt man Jehova Gott näher kennen, wenn man sich mit seiner Familie, den Engeln, besser vertraut macht. Die Engel werden in der Bibel Söhne Gottes genannt. Hiob 38,7. Welchen Platz nehmen sie in Gottes Vorsatz ein? Haben sie in der Geschichte der Menschheit eine Rolle gespielt? Beeinflussen sie unser Leben? Wenn ja, wie? In der Bibel ist mehrere hundert Mal von Engeln die Rede. Sehen wir uns doch einige Bibelstellen an, um mehr über diese Geschöpfe zu erfahren. Woher kommen sie? In Kolosser 1,16 heißt: Durch ihn, Jesus Christus, sind alle anderen Dinge in den Himmeln und auf der Erde erschaffen worden. Jedes einzelne Geistgeschöpf, Engel genannt, wurde somit von Jehova Gott durch seinen erstgeborenen Sohn erschaffen. Wie viele Engel gibt es? Aus der Bibel geht hervor, dass hunderte Millionen mächtiger Engel erschaffen wurden. 100 Millionen! Ein ungefährer Wert. Ja. In Gottes Wort der Bibel lesen wir, dass alle Söhne Gottes beifällig zu jauchzen begannen, als die Erde gegründet wurde. Gegründet gefällt mir auch sehr gut. Die Erde wird gegründet. Demnach gab es einen Engel schon lange bevor... Wieso tust du das? Warum passiert das gerade? Warum sehe ich da eine Midlife-kreiselnde, nicht gut aussehende Tussi in einem Lederanzug? Weil ich dachte... Ach so, ein Schiff wird kommen. Verstehen Sie? Okay... Woher kennst du dieses Lied? Wieso hast du genau diese Worte eingegeben? Du bist so gruselig manchmal. Du hast ein Pflaster im Gesicht. Bist du 50 Cent Granais? Ja, bin ich. Woher kennst du 50 Cent? Ich kenne den nicht. Woher weißt du, dass der ein Pflaster im Gesicht hat? Hat man mit dem gegessen. In Wirklichkeit hört er nämlich den ganzen Tag so Scheißmusik wie Andrea Berg oder 50 Cent. Ja, ist ja auch besser. Mhm. So, also die Engel haben gejaucht, als die Erde gegründet wurde und sie haben schon existiert, bevor die Menschen erschaffen wurden. Ja, sie existierten sogar schon vor der Erschaffung der Erde. Wie wir aus dieser Bibelpassage auch erfahren, haben die Engel Gefühle, denn es heißt, dass sie miteinander jubelten. Bemerkenswert ist zudem, dass alle Söhne Gottes miteinander freuten. Die Engel bildeten also ursprünglich eine geeinte Familie, die Jehova Gott diente. Treue Geistgeschöpfe sahen zu, als die ersten Menschen erschaffen wurden und sie haben seitdem lebhaftes Interesse an der wachsenden Menschheitsfamilie und an der Ausführung des Vorhabens Gottes gezeigt. Sprüche 8, 30, 31, 1. Petrus 1, 11, 12. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Mit der Zeit beobachteten sie allerdings auch, dass sich die Menschheitsfamilie zum Großteil von ihrem liebevollen Schöpfer abwandte. Darüber waren die treuen Engel zweifellos betrübt. Andererseits gibt es bei den Engeln Gottes Freude über jeden Einzelnen, der zu Jehova zurückkehrt. Wenn man bedenkt, dass Engel so sehr auf das Wohlergehen treuer Menschen bedacht sind, überrascht es nicht, dass Jehova immer wieder Engel aussendet, um seine Diener auf der Erde zu stärken und zu beschützen. Hier einige Beispiele. Hörst du überhaupt noch zu? Ja. Der gerechte Lot und seine Töchter, das ist auch so eine kranke, wir bumsen alle mal quer durch die Familie-Story, oder? Sehe ich so aus, als würde ich mich mit Bibelgeschichten auskennen? Hat er nicht irgendwie gesagt, hier, haben die nicht irgendwie ihren Vater gebumst, alle? Oder was? Kommt daher auch der Spruch, alles im Lot? Weiß nicht. Niemand weiß. Überlegten die Zerstörung der lasterhaften Städte Sodom und Gomorra, weil zwei Engel sie aus der Gegend wegführten. Jahrhunderte später wurde der Prophet Daniel in eine Löwengrube geworfen, aber er überlebte das unbeschadet und sagte, mein eigener Gott hat seinen Engel gesandt und das Maul der Löwen verschlossen. Der Apostel Petrus wurde im ersten Jahrhundert unserer Zeit von einem Engel aus dem Gefängnis befreit. Auch Jesus wurde von Engeln unterstützt, als er seine Tätigkeit auf der Erde begann. Und kurz vor seinem Tod erschien ihm ein Engel und stärkte ihn. Das hat Jesus in diesen entscheidenden Momenten seines Lebens bestimmt viel Kraft gegeben. Ne? Geister, die unsere Feinde sind. Oh, hier, guck, hier ist so ein Bild von diesem Engel, der das Maul von den Löwen schließt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, der sieht ein bisschen dicklich aus. Ja. Wie ein dicker Mann mit Flügeln. Wie wir in Kapitel 3 erfahren haben, ließ einer der Engel sich in sich den Wunsch aufkommen, über andere zu herrschen und wandte sich gegen Gott. Dieser Engel wurde später als Satan, der Teufel, bekannt. Satan betrug Eva und schaffte es in den folgenden rund 1600 Jahren, außer einigen Treuen wie Abel, Henoch und Noah, fast alle Menschen von Gott wegzuziehen. Wieso jetzt 1600 Jahre nochmal? Ja, irgendwelche random Zahlen. Hör auf zu recherchieren, du bist ja total abgelenkt. Außerdem recherchieren wir nicht. Ich wollte nur wissen, wie das jetzt ist mit den Harmageddon. Und? Ja, irgendwas. Irgendwann angeblich ist 1914 Jesus wiedergekommen und 144.000 sind die, die dann bei Harmageddon in den Himmel kommen und die anderen nicht. Ja, habe ich doch gesagt. Aber das mit Jesus nicht, hast du nicht gesagt. Das stimmt. Zur Zeit Noahs rebellierten weitere Engel gegen Jehova. Sie verließen ihren Platz in Gottes... Der war übrigens unsichtbar 1914, falls du dich fragst. Das ist sehr gut. Sie verließen ihren Platz in Gottes Familie im Himmel, kamen auf die Erde und nahmen Körper aus Fleisch und Blut an. Warum taten sie das? In 1. Mose 6,2 lesen wir, dass die Söhne des wahren Gottes die Töchter der Menschen zu beachten begannen und gewahrten, dass sie gut aussahen. Und sie nahmen sich dann Frauen, nämlich alle, die sie erwählten. Bla bla bla bla bla bla. Ich will jetzt mal wissen, ob die feindlich irgendwie sind. Wie gehen sie vor? Sie versuchen in erster Linie, die Menschen systematisch zu täuschen. Sehen wir uns einige ihrer Methoden einmal genauer an. Ja, das klingt doch mal nach. Wie Dämonen irreführen. Die Dämonen benutzen verschiedene Mittel und Wege, um Menschen zu täuschen. Da ist jetzt also hier so ein Sternzeichen, Handlesen und Tarotkarten. Ah, das ist lustig, wenn die Blöden sich mit den Blöden kloppen. Mhm. Also die Zeugen scheinen was gegen Esoterik zu haben. Finden aber nicht, dass die Behauptung, dass der Jesus 1914 unsichtbar zur Erde zurückgekommen ist und irgendwann exakt 144.000 Leute gerettet werden vor Harmageddon. Ich finde auch dieses ganze Geistergelaber äußerst esoterisch, aber gut. Um Menschen irre zu führen, benutzen die Dämonen den Spiritismus. Spiritismus auszuüben bedeutet entweder direkt oder durch ein menschliches Medium mit Dämonen in Verbindung zu treten. Die Bibel verurteilt Spiritismus und warnt uns davor, in irgendeiner Form damit zu tun zu haben. Also glauben die denn jetzt, dass das geht? Ja, sicher. Spiritismus ist für die Dämonen, was der Köder für den Angler ist. Ein Angler verwendet unterschiedliche Köder, um verschiedene Arten von Fischen zu fangen, und böse Geister machen sich unterschiedliche Formen des Spiritismus zunutze, um auf Menschen aller Art Einfluss auszuüben. Ein Köder, den Dämonen benutzen, ist die Wahrsagerei. Was versteht man darunter? Wahrsagerei ist das Bemühen, etwas Zukünftiges oder Unbekanntes in Erfahrung zu bringen. Zur Wahrsagerei gehören Astrologie, Kartenlegen, Kristallsehen, Handlesen, die Suche nach geheimnisvollen Omen oder Vorzeichen in Träumen und anderes mehr. Und wie genau unterscheidet sich das jetzt nochmal von dem, was die da verzapfen? Man weiß es nicht, gar nicht. Viele halten Wahrsagerei für harmlos, aber die Bibel zeigt, dass Wahrsager mit bösen Geistern in Verbindung stehen. Wenn die Bibel das zeigt. Ja, da gibt es ja nicht umsonst diese Stelle, die heißt, du sollst die eine Hexe nicht am Leben lassen oder so ein Scheiß. Mhm. In Apostelgeschichte 16, 16, 18 ist beispielsweise von einem Wahrsagerdämon die Rede, der ein Mädchen befähigte, die Kunst der Voraussage zu betreiben. Als der Dämon ausgetrieben wurde, ging dem Mädchen diese Fähigkeit verloren. Super. Das Mädchen kann also die Zukunft gucken, was eine extrem nützliche Gabe ist. Dann kommen die Bibeljungs und die Gabe ist weg. Ja. Klingt nach so wie das Mittelalter. Da hat die christliche Religion vorgeherrscht und alle Fortschritte von Griechen, Römern, Ägyptern und so weiter sind zum sprichwörtlichen Teufel gegangen. Ja. Dann hat man so knapp 1000 Jahre im Dreck rumgedümpelt und erst als die Aufklärung kam, ging es wieder ein bisschen aufwärts. Klingt jetzt nicht wie Werbung. Ja. So, Die Dämonen verleiten Menschen außerdem dazu, die Toten zu befragen. Oft werden bei trauernden Hinterbliebenen falsche Vorstellungen vom Zustand der Toten geweckt. Ein Geistermedium übermittelt möglicherweise spezielle Informationen oder spricht mit einer Stimme, die sich wie die Stimme des Verstorbenen anhört. Ja, sehr wahrscheinlich. Viele Menschen sind deshalb überzeugt, dass die Toten gar nicht tot sind und dass eine Kontaktaufnahme mit ihnen den Hinterbliebenen hilft, ihre Trauer zu ertragen. Also ehrlich gesagt, wenn ich zu einem Medium gehen würde und das würde mit der exakt der Stimme meiner verstorbenen Oma reden, dann würde ich ganz schön beeindruckt sein. Aber jeder Trost dieser Art ist in Wirklichkeit ein falscher Trost und außerdem gefährlich. Warum? Weil die Dämonen die Stimme eines Toten nachahmen und einem Geistermedium über den Verstorbenen Auskunft geben. Mann, das ist so bescheuert. Die jetzt tun die so, als würde das funktionieren. Ja. Und die sagen nicht, das ist Mumpitz, sondern das ist böse. Ja, klar. Was denkst du denn? Die können ja nicht an eine Leve J glauben und dann sagen, nee, aber das ist Blödsinn. Doch, das ist eigentlich das Übliche. Dass man sagt, mein Kung-Fu ist besser als dein Kung-Fu, denn dein Kung-Fu ist taugt gar nichts. Im Übrigen haben wir in Kapitel 6 erfahren, dass der Mensch mit dem Tod zu existieren aufhört. Das heißt, jemand, der die Toten befragt, ja, das müssen wir dann wohl gleich noch lesen. Kapitel 6. Wo sind die Toten? Aber ich glaube, dass man dann wirklich super tot ist und nur 144.000 dürfen wieder auferstehen. Dann bei denen. Nee, da stand irgendwas, dass die anderen leben müssen auf der Erde weiterleben. Aha. Aber vielleicht erst, wenn Harmageddon war. Ja. Nehmen wir uns also vor diesem gefährlichen Köder der Dämonen sehr in Acht. Böse Geister führen auch Menschen nicht nur in die Irre, sondern jagen ihnen auch Angst ein. Satan und die Dämonen wissen heute, dass ihnen nur noch eine kurze Frist bleibt, bis sie außer Gefecht gesetzt werden und sie sind jetzt bösartiger denn je. Trotzdem konnten sich, das ist in der Offenbarung 12,12, so wenn die Erde aber laut deren Vorstellung erst seit 1600 Jahren oder was existiert, dann ist das ja quasi der Anbeginn der Erdenzeit. Wo steht das denn, dass das bei denen so irgendwo ist? Irgendwo stand vorhin was mit 1600 Jahren. Das stimmt bestimmt nicht. Stimmt. Als ob es da einen Unterschied zwischen wahr und falsch gäbe. Die Zeugen, habe ich dir doch gerade gesagt, glauben, dass Jesus 1914 unsichtbar auf die Welt gekommen ist. Minus 1600 heißt, dann ist er im Jahr 300 geboren, nach seiner eigenen Geburt. Ja, die schreiben hier auch nie nach Christus, sondern unserer Zeit. Ja, aber dann, warum erfinden die dann nicht wie jeder anständige Trottelreligion eine eigene Zeitrechnung, wie die Moslems zum Beispiel? Ich glaube, das haben die. Aber das ist mir jetzt auch egal. Ich will dir sagen, dass böse Geister dich in die Irre führen. Trotzdem könnten sich Tausende von Menschen, die früher tagtäglich in der Furcht vor solchen Geistern lebten, von ihnen befreien. Wie haben sie das geschafft? Was kann man unternehmen, wenn man sich schon auf den Spiritismus eingelassen hat? Und hier nichts. Ist eine großartige Anleitung mit Bildern, wie man bösen Geistern widersteht. Erstens, sich von spiritistischen Gegenständen trennen. Dann ist hier so einer, der ein paar Mandalas verbrennt. Zweitens, die Bibel studieren. Dann ist einer, der wie so ein Trottel mit dem Finger in dem Buch rumliest. So die Leute, der sieht aber auch so aus, als würde der laut mitlesen. Also ja. Als könnte der nur lesen, wenn er das Wort mit den Lippen mitformt. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, zieht euch die Latschen aus, ich habe gerade gefegt, ihr Kacker. Gefegt? Gefegt. Das wäre mir jetzt neu, dass man sagt, ich hatte gerade Sex, zieh deine Schuhe aus. Das würde mir sehr gut gefallen. Solltest du mal besser machen. Hey, Moment, willst du mir was sagen? Was denn? Ich soll meine Schuhe ausziehen? Nein, ja, also das ist ja sonst dreckig in der Butze. Okay. Drittens, zu Gott beten. Also, wie man bösen Geistern widersteht, bla bla bla bla, das haben wir jetzt alles schon gesagt. Jetzt aber darfst du dich mit Kapitel 6, wo sind die Toten, beschäftigen. Ich will aber in 11 was wissen, warum... Was das kannst du doch nachher noch machen. Nö, ich lese jetzt nicht 6. Ich lese jetzt 11. Oh... Das ist doch viel interessanter, wie sie sich da rausreden. Das interessiert mich nämlich noch. So, hier. Warum lässt Gott Leid zu? Antwort: Darum. Ja. Ende des Kapitels. Hat Gott das Leid auf der Welt verursacht? Welche Streitfrage wurde im Garten Eden aufgeworfen? Wie wird Gott das menschliche Leid und alle Folgen beseitigen? Nach einem schrecklichen Kampf. Steht hier so. In einem von Krieg zerrütteten Land werden tausende Frauen und Kinder in einem Massengrab beigesetzt. Um das Grab stehen Kreuze mit der Inschrift Warum? Keine andere Frage ist mitunter so quälend wie diese. Wenn es gab mal von Tic-Tac-Toe ein Lied namens Warum? Ja? Mhm. Das ging um eine Freundin, die sich irgendwie mit Drogen umgebracht hat. Ich durfte das als Kind ja nie hören. Also ich finde das scheiße. Ja. Keine andere Frage ist mitunter so quälend wie diese. Wenn durch Kriege, Katastrophen, Krankheiten oder Verbrechen unschuldige Angehörige ums Leben kommen, Häuser zerstört werden oder sonst etwas Schreckliches geschieht, zum Beispiel, dass es eine jetzt neue Folge von, wie heißt das, Musikantenstadel gibt. Ja. Fragen sich viele traurig, warum? Sie wollen wissen, warum ihnen so etwas Furchtbares zustößt. Ja, das frage ich mich dann. Ja, warum, weil sie zu viel Spiritismus. Warum lässt Gott Leid zu? Wenn Jehova Gott allmächtig, liebevoll, weise und gerecht ist, weshalb gibt es dann so viel Hass und Ungerechtigkeit auf der Welt? Haben wir uns das auch schon einmal gefragt? Darf man überhaupt fragen, warum Gott Leid zulässt? Das wäre geil, wenn die jetzt sagen, nein. Ja, das würde mir auch sehr gut gefallen. Ende der Debatte. Das wäre aber genauso gut wie das sage ich nicht. Manch einer deutet das schon als Zeichen für einen schwachen Glauben oder für mangelnde Achtung vor Gott. Wenn man die Bibel liest, stellt man jedoch fest, dass tiefgläubige, gottesfürchtige Menschen ähnliche Fragen hatten. Der Prophet Habakuk zum Beispiel wollte von Jehova wissen, warum lässt du mich Schädliches sehen und schaust ständig auf die Uhr? Nichts. Was? Und schaust ständig auf nichts als Ungemach. Und warum sind Verheerung und Gewalttat vor mir? Warum entsteht Gezänk und warum wird Streit geführt? Habakuk 1 geteilt durch 3. Hat Jehova den treuen Propheten deswegen zurechtgewiesen? Nein. Stattdessen ließ er Habakuks aufrichtige Worte in den inspirierten Bibelbericht aufnehmen. Was? Ach so, Gott entscheidet selber. Ja klar, der entscheidet selber. Der war Redakteur. Ja, geil. Er hat gesagt, schreib das auf. Du Sack. Manfred Schmidt Gott. Außerdem verhalf er ihm zu einem besseren Verständnis und zu größerem Glauben. Diese Hilfe bietet Jehova auch für uns. Vergessen wir nicht, dass in der Bibel steht, er sorgt für euch. 1. Petrus 5 durch 7. Gott hasst Bosheit. Ich habe jetzt erst Bose gelesen, daher hätte ich ja nicht gedacht, das kann ich verstehen, das ist ja viel zu teuer. Das stimmt. Und aber er hasst nicht nur Bose, die Firma immer nur zwei Bose. Menschen. Ja, und das sind immer Verkäufer und die verkaufen nichts. Das stimmt. Das ist einer von diesen Läden, wo keine Preise im Schaufenster stehen, weil in diesen Kreisen fragt man nicht nach dem Preis. Ja, und sogar bei diesen ganzen Dingern auf der Dingsi-Straße stehen bei den Blusen 750 Euro. Das heißt, das muss also noch wesentlich mehr out of proportion sein. Gott hasst Bose und Bosheit und das damit verbundene Leid weit mehr als jeder Mensch. Jesaja 55 geteilt durch 8,9. Aber warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Geil, jetzt schon seit zwei Seiten wird einfach die Frage umformuliert, mit Bibelsprüchen angereizt. Mal sehen, ob sie sich noch rausreden. Warum so viel Leid? Gläubige verschiedener Religionen wenden sich mit dieser Frage oft an Geistliche und Religionslehrer. Nicht selten bekommen sie die Antwort, Leid sei Gott gewollt und Gott habe die vielen tragischen Ereignisse sowie alles andere, was geschieht, schon seit langem vorherbestimmt. Vielen wird gesagt, Gottes Wege seien unerforschlich und er lasse Erwachsene, ja sogar Kinder sterben, um sie zu sich in den Himmel zu holen. Aha, sowas wie, wissen wir nicht, so genau verstehen wir auch nicht, aber die kommen ja dann zum Leben J in der Himmel. Wieso hast du eigentlich hier nicht das Weingummi gegessen, das ich dir mitgebracht habe? Schmeckt dir das etwa nicht? Ich vergesse. So, brav. Wir wissen aber nun, dass Jehova Gott nichts Böses verursacht. Das sagten sie bereits vor drei Zeilen. Wieso sagt er denn die ganze Zeit Jehova Gott, Jehova Gott, Jehova Gott? Die Bibel sagt Jehova Gott. Fern sei es, Birne. Birnengeschmack? Von dem wahren Gott böse zu handeln und vom Allmächtigen Unrecht zu handeln. Hiob 34 geteilt durch 10. Haben wir schon mal darüber nachgedacht, warum oft fälschlicherweise Gott die Schuld für all das Leid auf der Welt gegeben wird. Viele tun das, weil sie glauben, Gott der Allmächtige sei der Herrscher dieser Welt. Wer so denkt, übersieht eine einfache und doch sehr wichtige biblische Lehre, die wir in Kapitel 3 kennengelernt haben. Ach. Okay, jetzt kommt eine Stelle, da muss ich sagen, das wusste ich nicht. Der Herrscher der Welt von heute ist in Wirklichkeit Ich? Satan, der Teufel. Also ja, du. Ah. Okay, das ist neu. Das stimmt. Damit. Aber dann ist er nicht mehr allmächtig. Genau, entweder lässt der liebe Gott den Satan nur herrschen, dann ist er allmächtig und dann ist dieses das keine Entschuldigung fürs Leid. Oder dann ist er nicht gütig. Ja, oder, doch, oder wenn er Satan herrschen lässt, ist er nicht gütig. Genau, aber dann, wenn er den herrschen lässt, ist er allmächtig und könnte das Leid ändern. Ja. Oder er ist nicht allmächtig. Ja. Also das heißt, die Zeugen glauben nicht an die drei A's. Glaubt denn auch nur ein Christ an die drei A's? Ja, muss. Was ist mit dem guten Allmachtsparadoxon? Ja, das ist dann wahrscheinlich wieder la la la la la. Wieso? Ein Gott kann keine Mauer bauen, über die er selber nicht drüber kann. Ja, das ist so, da könnte man noch sagen, das ist Wortklauberei. Wieso? Der kann keine Mauer bauen, die so hoch ist, dass er selber sie nicht übersteigen kann. Ja, aber das ist Wortklauberei. Das wird immer, oder den Stein, den er nicht heben kann, das ist so, finde ich so ein bisschen. Aber es gibt andere Paradoxa, zum Beispiel der freie Wille. Es wird ja immer gesagt, es gibt Böses in der Welt, weil der Mensch ja einen freien Willen hat und der liebe Gott offensichtlich es wichtiger findet, den Willen frei zu lassen. Wenn er allmächtig ist, kann er den ja auch brechen, den freien Willen. Aber es ist ihm offenbar wichtiger, den freien Willen frei zu lassen und in Kauf zu nehmen, dass dadurch Böses passiert. Aber gleichzeitig werden ja Leute bestraft dafür, dass sie böse handeln. In dem Sinne, dass sie ja frei sind zu handeln, wie sie wollen. Ja. Und deswegen auch für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden müssen. Nur weiß Gott ja in dem Moment, wo ein Mensch gezeugt wird oder entsteht, dass dieser Mensch, der einst wegen seiner Handlungen, weil er ja allwissend ist, in der Hölle landet. Mhm. Da wäre es doch, wenn er allgut wäre, die einzig richtige Lösung, diesen Menschen gar nicht erst entstehen zu lassen. Ist richtig. Ja, also das ist das Problem. Also das theologische Theorie hier. Wir sind ein Bildungsformat. Ja. Ich habe hier Konfetti. Aber gut, wir wissen jetzt, Konfetti. Satan ist der Teufel. Und der Herrscher der Welt. So ist es. Die Bibel sagt klar und deutlich, die ganze Welt liegt in der Macht dessen, der böse ist. 1. Johannes 5 geteilt durch 19. Überlegen wir einmal. Klingt das nicht einleuchtend? Die heutige Welt spiegelt die Persönlichkeit des unsichtbaren Geistergeschöpfes wider, das die ganze bewohnte Erde irreführt. Offenbarung 12 geteilt durch 9. Das stimmt, das klingt einleuchtend. Satan ist gehässig, grausam und betrügerisch. Deine Mutter? Und hat Übergewicht, so wie deine Mutter. Und genauso ist die Welt, die unter seinem Einfluss steht. Voller Hass, Betrug und Grausamkeit. Darin liegt einer der Gründe für das viele Leid. Aha. Ein zweiter Grund, warum es so viel Leid gibt, liegt darin, dass der Mensch, wie in Kapitel 3 erklärt wird, seit der Rebellion im Garten Eden vollkommen unvollkommen und sündig ist. Sündige Menschen streben oft nach Macht, was wiederum Kriege, Unterdrückung und Leid zur Folge hat. Pedigree 4 geteilt durch 1. Ach nee, Prediger. Pedigree 8 geteilt durch 9. Ein dritter Grund für das Leid ist Zeit und unvorhergesehenes Geschehen. In einer Welt, über die Jehova nicht als schützender Herrscher regiert, muss manch einer leiden, weil er sich zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort befindet. Aha. Also das heißt wirklich... Der ist nicht allmächtig. Nicht allmächtig oder nicht allgut. Denn wenn er allmächtig ist und es zulässt, obwohl er es ändern könnte, wäre er nicht allgut. Ja. Und dieses andere Argument im Sinne von... Der Mensch ist seit der Rebellion im Garten Eden ist sündig und unvollkommen. Das kann ja nur heißen, dass damit der freie Wille gemeint ist. Denn sündig kann man ja nur sein, wenn man sich aus freien Stücken gegen etwas entscheidet, was eigentlich ein Gebot wäre oder so ähnlich. Ja, der Satan hat ja die Eva dazu verführt. Ist das dann freier Wille gewesen, wenn die den Apfel gegessen hat, weil er gesagt hat, wenn sie sich anders hätte entscheiden können, ist es freier Wille. Hätte sie das? Weiß ich nicht. Ich glaube ja nicht, dass es einen freien Willen gibt. Ja, aber damals gab es noch keine MRTs. Ja, der freie Wille hat auch mit dem MRT nichts zu tun. Doch. Nein. Guck mal hier, Konfetti. In einer Welt, über die Jehova, also bla bla bla, es ist beruhigend zu wissen, dass Gott kein Leid verursacht. Er ist nicht schuld an den Kriegen, den Verbrechen, der Unterdrückung. Ja, nicht einmal an den Naturkatastrophen, unter denen die Menschen zu leiden haben. Und trotzdem fragt man sich, warum lässt Gott all das Leid zu? Wenn er der Allmächtige ist, hat er doch die Macht, es zu stoppen. Wieso tut er es nicht? Der liebevolle Gott, den wir kennengelernt haben, muss gute Gründe dafür haben. 1. Johannes 4 geteilt durch 8. Also die eiern sich da unfassbar ein zurecht. Mhm. Jetzt ist er doch wieder allmächtig und doch wieder allgut. Eine wichtige Streitfrage wird aufgeworfen. Um herauszufinden, warum Gott Leid zulässt, müssen wir einen Gedankensprung in die Zeit machen, in der alles Leid seinen Anfang nahm. Als Satan Adam und Eva zum Ungehorsam gegen Gott verleitete, zog er etwas Wichtiges in Zweifel. Es war jedoch nicht Jehovas Macht. Auch Satan weiß, dass Jehovas Macht grenzenlos ist. Ach, also jetzt doch. Ja, sicher. Was er in Zweifel zog, war vielmehr Jehovas Recht zu herrschen. Satan stellte Jehova als Lügner hin, der seinen Untertanen Gutes vorenthält und beschuldigte ihn somit, ein schlechter Herrscher zu sein. 1. Mose 3 geteilt durch 2 minus 5. Er behauptete indirekt, den Menschen ginge es besser, wenn sie nicht von Gott regiert würden. Das war ein Angriff auf Jehovas Souveränität, auf sein Recht zu herrschen. Hat der Satan ja recht eigentlich. Mhm. Adam und Eva rebellierten gegen Jehova. Sie sagten gewissermaßen, wir brauchen Jehova nicht als Herrscher, wir können selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Haben sie recht. Wie konnte Jehova hier Klarheit schaffen? Wie konnte er allen vernunftbegabten Geschöpfen zeigen, dass die Rebellen im Irrtum waren und sein Weg doch der beste ist? Der eine oder andere denkt vielleicht, Gott hätte die Rebellen einfach vernichten und von vorn anfangen sollen. Ja. Ja, vor allem, er wusste ja, dass es so kommt. Ja. Es ist ja nicht so, dass er da sitzt und sagt, scheiße, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Sondern wenn der allwissend ist, wusste er, dass das so kommt. Das ist so albern. Ja, aber vielleicht hat er sich gerade die Fußnägel lackiert. Ja, wenn ich das mache, dann flippen die eines Tages aus. Und dann stelle ich mich hin und sage, ja, das hätte ich nicht von euch erwartet. Obwohl er es natürlich wohl erwartet hat, weil er es schon vorher wusste. Das ist so albern. Wenn er sich gerade alberner Scheiß. Psst. Wenn er sich gerade die Zehennägel lackiert. Geil, auf der nächsten Seite dann auch so, ist da so ein schwarzer Lehrer. Also da ist dann eine Szene aus der Schule dargestellt. Und da gibt ein schwarzhäutiger Lehrer mit so einem etwas überheblichen Gesichtsausdruck einem staunenden asiatischen Schüler, also wir sind bei den Zeugen Jehovas sehr international und so weiter, ne? Also falls man das noch nicht gemerkt hat, mit der Brechstange geht's weiter, er gibt dem ein Stück Kreide und drunter steht, ist der Schüler besser als der Lehrer? Da soll man jetzt natürlich denken, nein! Also auf jeden Fall... Ist das extrem zeitaufwendig, sich die Zehennägel zu lackieren? Da kann man auch schon mal was übersehen. Aber Jehova hatte bereits erklärt, dass die Erde mit Nachkommen Adams und Evas bevölkert werden sollte und er wollte, dass sie ewig in einem Paradies auf der Erde leben. 1. Mose 1 geteilt durch 28, Jehova führt immer aus, was er sich vorgenommen hat. Hat ja super funktioniert. Jesaja 55 geteilt durch 10, das heißt, er hat eine Zwangsstörung. Abgesehen davon wäre durch die Beseitigung der Rebellen in Eden nicht geklärt worden, ob Jehova wirklich das Recht hat zu herrschen. Ich dachte, er sei allmächtig. Dann hat er was heißt denn hier Recht zu klären? Wer soll denn... Das ist doch auch wieder so ein Schwachsinn. Wenn er allmächtig ist, kann er das einfach verfügen. Da braucht man, geht es nicht ums Recht. Da gibt es überhaupt keine Instanz, die Recht sprechen könnte. So ein Scheiß. Man könnte die Situation so veranschaulichen. Ein Lehrer erklärt seiner Klasse, wie eine schwierige Aufgabe zu lösen ist. Ein schlauer Schüler behauptet frech, der Lösungsweg des Lehrers sei falsch. Der Schüler sagt, er wisse eine viel bessere Lösung und unterstellt damit dem Lehrer, dass er unfähig sei. Einige Schüler glauben das und stellen sich auf seine Seite. Was jetzt, wenn der Lehrer die Störenfriede vor die Tür setzt? Was werden dann die anderen in der Klasse denken? Werden sie nicht annehmen, dass die Unruhestifter recht haben? Vielleicht verlieren sie alle den Respekt vor dem Lehrer, weil sie denken, er habe Angst, dass sich seine Lösung als falsch herausstellt. Aber nehmen wir doch einmal an, der Lehrer lässt den Besserwisser zeigen, wie er die Aufgabe lösen würde. So etwa ging Jehova vor. Vergessen wir nicht, dass die Rebellion in Eden nicht nur Gott und die Rebellen betraf. Millionen von Engeln schauten zu. 100 Millionen! Was? Es wird immer bescheuerter und absurder. Ja, willkommen im Reich der Bibel. Hiob 38 geteilt durch 7, Daniel 7 geteilt durch 10. Jehovas Vorgehen würde auf die Engel und letztlich auf die ganze vernunftbegabte Schöpfung große Auswirkungen haben. Was tat Jehova also? Er ließ Satan zeigen, wie er über die Erde herrschen würde. Auch ließ Gott zu, dass sich die Menschen unter Satans Führung selbst regieren. Aha. Ja. Okay, und um was genau zu zeigen, dass das schlecht ist? Ja. Oder nicht so gut wie sein Plan. Ja. Aua, das Pflaster tut... Jetzt ist es weg. Aua. Das ist doch alles in sich unlogisch. Ja, aber für die reicht's vermutlich. Der Lehrer in unserer Veranschaulichung weiß, dass der aufsässige Schüler und seine Anhänger im Unrecht sind. Aber er weiß auch, dass die ganze Klasse davon profitiert, wenn er die Störenfriede versuchen lässt, ihren Standpunkt zu beweisen. Können sie die Aufgabe nicht überzeugend lösen, werden aufrichtige Schüler zugeben müssen, dass es doch am besten ist, wenn der Lehrer die Klasse unterrichtet. Außerdem verstehen sie dann, warum der Lehrer in Zukunft keine Störenfriede mehr dulden wird. Auch Jehova weiß, dass es für alle aufrichtigen Menschen und Engel von Nutzen ist, wenn sie sehen, dass Satan und seine Anhänger gescheitert sind und sich die Menschen nicht selber regieren können. Wie Jeremia in alter Zeit werden sie folgende wichtige Wahrheit bestätigt finden. Ich weiß wohl, o Jehova, dass nicht beim Erdenmenschen sein Weg steht. Es steht nicht bei dem Mann, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. Jeremia 10 geteilt durch 23. Das heißt, um Recht zu behalten, lässt er es zu, dass Milliarden unschuldiger Menschen qualvoll leiden und sterben. Ja, so ungefähr. Und jetzt hier steht noch, warum so lange? Warum hat Jehova Leid so lange zugelassen? Man hätte ja auch sagen können, ja gut, also die Lehrstunde ist beendet, ihr seid scheiße, ihr taugt alles nichts, ich mache das jetzt wieder selber. Mhm. Und warum verhindert er nicht, dass noch mehr Böses geschieht? Gehen wir zu dem Lehrer in unserer Veranschaulichung zurück, jetzt wird es wahrscheinlich noch absurder. Welche Dinge würde er nicht tun? Erstens würde er dem aufsässigen Schüler nicht einfach den Mund verbieten. Zweitens würde er ihm bei der Lösung nicht helfen. Auch Jehova hat beschlossen, zwei Dinge nicht zu tun. Erstens wollte er Satan und seine Anhänger nicht von dem Versuch abhalten, zu beweisen, dass sie ihm recht sind. Deswegen musste er ihnen die Zeit geben. Auch wenn die einfach mit einem Maschinengewehr die halbe Klasse niedermetzeln und sagen, ja, das gehört zu meinem Lösungsweg. Da würde man natürlich nicht eingreifen als Lehrer. Das wäre ja verrückt, denn dann könnten die ihren Punkt nicht beweisen. Das stimmt. Deswegen musste er ihnen Zeit geben. Nun sind Jahrtausende vergangen, in denen sich die Menschen selbst regieren und alle möglichen Herrschaftsformen ausprobieren konnten. Sie haben zwar in der Wissenschaft und auf vielen anderen Gebieten Fortschritte gemacht, aber trotzdem sind Ungerechtigkeit, Armut, Verbrechen und Kriege immer schlimmer geworden. Man sieht heute ganz deutlich, dass die Menschenherrschaft gescheitert ist. Genau. Im Mittelalter, da ging man doch viel humaner um. Da gab es ja auch überhaupt gar keine religiös gefärbte Herrschaft. Zweitens hat Jehova dem Teufel nicht dabei geholfen, über die Welt zu herrschen. Nehmen wir an, Gott würde zum Beispiel grauenhafte Verbrechen verhindern. Würde er durch die Rebellen nicht genau genommen unterstützen? Würde nicht der Eindruck entstehen, dass sich die Menschen vielleicht doch ganz gut selbst regieren können? Jehova würde auf diese Weise eine Lüge mitschuldig machen, aber es ist unmöglich, dass Gott lügt. Also, Hauptsache ich habe recht, egal ob da 1000, ob da 1 Million Leute umgebracht werden oder ein Völkermord oder ein Genozid. Hauptsache ich habe recht. Verreckt! Ja. Hebräer 6 geteilt durch 18. Ja, das ist sehr schön. So. Ach, mir langt. Ja, auch. Oh. Hier machen wir noch ein Schlusswort. Also, das ist ein furchtbares Geblase hier. Hier sind solche Kapitel, was sind der Scheol und der Hades? Super, dass du Kapitel dazu sagst. Wurde Jesus im Dezember geboren. Das allerletzte Ding, was denen hier irgendwie wichtig zu sein scheint, ist das. Das kann ich ja vielleicht nochmal kurz aufklären. Also die Bibel berichtet nicht, an welchem Tag Jesus geboren wurde, doch sie lässt den berechtigten Schluss zu, dass seine Geburt nicht im Dezember war. Ein Grund dafür sind Witterungsverhältnisse. So, nee, ich drücke den jetzt nicht aus mir raus, dann ist mir zu kalt. Der jüdische Monat Kislev entspricht November geteilt durch Dezember. Was? War kalt und regnerisch. Der darauffolgende Monat Tebet, Dezember, Januar, wies die niedrigsten Temperaturen des Jahres auf. Im Hochland schneite es gelegentlich. Bla, bla, bla, bla, bla. Man merkt ja, man ist richtig motiviert. Aha. Und jetzt am Ende das allerletzte im Anhang ist, sollten wir Feiertage feiern. Und hier wird empfohlen, Ostern, ist nicht christlich. Also, Ostern ist scheiße. Neujahrsfest ist auch scheiße. Ist heidnisch. Halloween, ja, ganz bestimmt, ja, das ist doch bestimmt hier keltisches neues Jahr, ist also auch nichts. Andere Feiertage, es ist wichtig, ob Gott diese Feste gut heißt oder nicht. Meistens, aber nicht, also keine Feiertage. Ja, gibt kein Brot. Spaß gibt es auch nicht. Und Sex gibt Sex. Entschuldigen Sie, ich würde gerne mit Ihnen über Jesus sprechen. Boah. Oder wie mein Vater an der Tür dann sagte, ich aber nicht mit Ihnen. Das ist sehr schön. Also, hier jetzt, ruf doch mal deine E-Mails an. Nein, ich habe ein Fundstück bereits gefunden. Also das war jetzt das Buch, was lehrt diese Bibel wirklich? Es war beschissen, so ähnlich beschissen, wie das komische Schloss beschissen war. Ja. Die Zeugen Jehovas sind nicht gut. Aber AMQ hatten wir schon, ich hoffe, das weißt du. Hatten Atlantis, wir nicht. Matrix, natürlich. Wir hatten doch noch nicht die Homepage von Adriane Leclerc. Doch, die hatten wir schon. Nein. Außerdem heißt die jetzt Peel. Ja. Doch, die hatten wir schon. Hatten wir nicht. Doch, das war mein Fundstück der Woche. Mit diesen ganzen schlechten Rezensionen, die sie selber geschrieben hat. Ja? Ja. Nein, nein, nein, nein, du hattest eine andere. Mm-mm. Ich hatte Ariane Leclerc. Wie heißt denn diese andere Troller aus dem AstroTV, die ich so ausgerastet keine andere. Ist? Die Willi Hilli? Nein, nein, nein. Birgit. Die gesagt hat, sie verbittet sich jede Kritik das an sich. Das ist die. Nein, das ist die nicht. Doch, nein. Das ist die. Nein, nein, nein. Doch. Nein, das ist die nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Die nehme ich jetzt. Ach so, du meinst die Jesus Sananda. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Das hatten wir schon. Das ist scheiße. Gib mal einen hier purpurner Photonenring. Ich glaube, das ist so ein Schlagwort bei denen. Jesus Salamander. Jesus Sananda. Nebadonia. Ah, da. Du, das, wie gesagt, das ist so ein Schlagwort bei denen. Ja. Gut. Aha, also das ist doch sehr schön. Wir sind hier jetzt, also das Fundstück der Zeiteinheit ist Sananda. -net.de. Mhm. Herzlich willkommen im Jesus-Sananda-Netzwerk. Diese Seiten sind dir aus der Liebe geschenkt. Seitdem ich minus bin, in eckigen Klammern Göttin und Gott, in dir selbst gewahr. Natürlich das schöne Design. Das schöne Design, also irgendwie so eine Art strahlende Kugel mit so blau-weißem gestreift Ding und so Säulen und die Schrift Gold und unterschiedliche Schriftarten und unterschiedliche Schriftfarben, wie das bei den Crackpot-Seiten immer ist. Immer, immer, immer. Und unterschiedliche Schriftgrößen. So, dann steht hier, das Christusbewusstsein lebt bereits auf dieser Erde. Die Zeitenwende hat längst begonnen. Gaia und ihre Bewohner machen sich für den inneren Aufstieg bereit. Worauf warten die eigentlich? Reichen wir in Liebe, Verständnis und Mitgefühl einander die Hände und verankern das Bewusstsein in der Quelle auf dieser Erde. Lord Jesus Sananda. Lord. Mhm, ist neu. Ja, der ist aufgestiegen, vorher war er nur Sir. Wird uns liebevoll begleiten mit seiner kraftvollen Gegenwart. Dann ist er eigentlich Leutnant oder Graf oder König? Es kommt erstmal Count. Count Jesus. Die er für diese Zeit prophezeit hat. Count Jesus? Aufruf an die Lichtarbeiter natürlich in allen Ländern und Nationen. Vereinigt euch. Lichtarbeiter aller Länder und Nationen, vereinigt euch. Mhm. Und bringt das Licht in diese Welt. Wir haben genug Wissen angesammelt und Wasser auch. Wasser in den Beinen, Wasser im Kopf. Mhm, es ist besser. An dieser Zeit, dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Tritt freudig ein und finde Frieden. Oh, die Seite ist am 15. Juni 2011 das letzte Mal geändert worden. Ich frage mich ja, worauf die immer warten. Also alle warten ja auf ein transformierendes Ereignis. Sind die nicht zufrieden mit dem, was sie jetzt haben? Die sind doch alle so friedlich und glücklich. Oh wow, das ist so. Wenn man den Link klickt, dann kommt man auf eine hell-lila Seite mit lila, blauer, rosa Schrift unterstrichen, zentral gesetzt in kursiv und nicht kursiv. Also jedes einzelne Mal sehen die Crackpot-Seiten so aus. Oh, warte mal, das gefällt mir sehr gut. Obala. Was machst du denn? Hier, wer da alles mitwirkt. So, also. Beiträge rund um Aufstieg, violette Flamme, Aufstiegsflamme, Channelings und Meditation von und mit, Jesus Salamander, Metatron, Miranlaya, Quan Yin, Lady Nada. Lady Nada gefällt mir am besten. Lady Nada, Mr. Miyagi. Saint-Germain, Lady Rowena und weitere. Ja. Oh, hier, guck, hier ist ein Shop mit reichhaltigem Angebot. Hier können Sie zu unserem Newsletter anmelden. Ich melde dich da jetzt mal an. Nein! So. Machst du nicht. Claudia. Hör auf. Kranei. Das machst du nicht. So, jetzt kriegst du den Newsletter. Super. Besuchen Sie gerne unseren Shop mit einem riesigen Angebot. Reichhaltig. Außerdem musst du hier das Lichtnetz der Maria Magdalena für Lichtarbeiter, Lichtwirker, Lichtbringer, die aktiv am Quantensprung der Erde mitwirken wollen. Wissen die eigentlich, wer der Lichtbringer war? Vermutlich nicht. Weißt du, wer der Lichtbringer ja. war? Ja. Also nicht jetzt wirklich war, sondern... Edison. So, im Sinne von... Edison? Jesus-mäßig. Edison? Edison? Ah, der Shop. So, im Omkara-Shop. Im Zeichen der Göttin. Auch so eine Crackpot-Schriftseite, alles ganz schlimm. Was gibt's hier noch? Eva Maria Amon, die schreibt ein neues Buch, Lady Gaia. Der Traum meiner Seele von Freiheit ist ab dem 11. Juni 2011 im Smaragd Verlag zu bekommen. Ja. Möchtest du eigentlich am Quantensprung der Erde teilnehmen? Eigentlich? Was kostet das denn? 3,95. Dann nicht. Wieso? So teuer. Und für wie viel würdest du es machen? 4. Ah. Ja, jetzt gucken wir uns doch mal in dem Shop um. Nee, ich will jetzt mal wissen, wer eigentlich Samanda ist. Und was ist mit Ancient Master Healing? Ich habe gerade geklickt auf Wer ist Sananda, da steht überhaupt nichts über den fucking Sananda. Doch, hier wird es auch. Also, ja, da. Sananda ist die gleiche Wesenheit, die uns als Jesus bekannt ist. Jesus, Jehoshua oder Jeshua war der Taufname, der ihm auf dieser Erde von seinen Eltern gegeben wurde, unter dem er uns allen am vertrautesten ist. Warum schreiben die vertrautesten groß? Na, egal. Mhm. Also, bla bla bla, das übliche Gequatsche. Das ist sein geistiger Name, Sananda. Also. Ah, das hat auch eine Bedeutung in Sanskrit. Das ist sehr schön. Liebe ist immer ein reiner und klarer Ausdruck des göttlichen, nicht bewertenden Bewusstseins, das in der Energie ihrer Bedingungslosigkeit auf allen Ebenen ihre Kraft bekundet. Also, das hört man doch, das Gequatsch macht einen ja mürbe. Ja. Immer dieses Gewäsch. Es ist schon spät, liebe unterhaltenen Organismix. Es ist schon kurz vor Mitternacht. Wetterkapriolen. Und deswegen ist der arme Mann jetzt ein bisschen. Was ist nun mit dem Wetter und der Erde los? Ihr geliebten Freunde, die ihr das Licht in diese Welt tragen wollt. Oh, das steht da doch nicht im Ernst. Und da ist so ein riesiger Textblock voll Gelaber. Wo da steht zum Beispiel einfach mal random Abschnitt gelesen. Es ist nicht die Zeit zu weinen, zu klagen und zu lamentieren. Es ist die Zeit, Licht an die Erde zu senden. Mitgefühl mit der großen Seele zu haben und ihr damit die Kraft deiner Liebe zum Geschenk zu machen. Erst dann, wenn immer mehr Menschen der wahren Göttlichkeit von Mutter Erde ihr Bewusstsein zuwenden und anerkennen, wie sehr die Erde, die auch ihr Mutter nennt, euch euren Weg ermöglicht, dann erkennt ihr auch, dass nur die Zeit angebrochen ist, zu der die Seele der Erde ihren freien Weg fortsetzen muss. Bla, das heißt, wenn wir lieb an die Erde denken, gibt es keine Unwetter mehr. Das ist gut. Hier, aber ich möchte gerne Ancient Master Healing. Wo ist das? Ganz unten. Hier, da stand es doch weiter oben. Ancient Master Healing. Oh, das noch. Metatron und Miralania. Was mit dem Shop, willst du nicht mehr durchgucken? Megafon. Die Menschheit überreicht durch Metatron und Miralania das neue Buch für die neue Zeit. Ancient Master Healing, Selbstermächtigung durch Selbsteinweihung. Alle Einweihungsmeditationen. Metatron Ancient Master Healing, das heilende Geschenk an dich, an die Menschheit und unsere Erde. Das ist geil, wenn du ein Buch schreibst, von dem du sagen kannst, das ist ein Geschenk an die ganze Menschheit. Und du kriegst dazu auch die Essenzen und das Salbungsöl zur Selbsteinweihung, in Klammern ohne Deko. Das steht auf so einem hässlichen Kitsch-Kackhaufen mit so einem blauen Plastik-Diamant. Du bist dein eigener Lehrer, du bist dein eigener Meister, du hast dir die Hose ganz alleine angezogen, du hast die Wahl. Ja, das ist sehr schön. Wie viel kostet das hier? 20 Euro. Okay, die Essenzen kosten auch 20 Euro. Geil. Für ein Fläschchen Rapsöl oder so. Mein neues Testament? What? In tiefer Demut und Hingabe? What? Tatort Jesus 2. In tiefer Demut und Hingabe immer noch. Handbuch für den Weg in die Zeit. Tatort Jesus 2, ist das eine CD? Oh ja, die Audio-CD. Geil. Jehushas Heilungsmeditation für die Göttin in jeder Frau. Ach geil, das ist jemand, der sich selber für Jesus hält. Guck hier, ich, Jeshua in Sananda, widme dieses Buch meiner geliebten Frau auf Erden, Maria Magdalena, der Frau, die ihr Maria nennt, die mir Mutter war, und unseren Kindern in jener Zeit, die hier an meiner Seite die Dinge natürlich ganz anders sehen als zu ihrer Lebenszeit. Was? Maria Magdalena war doch nicht die Mutter von Jesus. Nein, das war seine geliebte Frau. Das ist... Aber warum sagt er dann, die mir Mutter war? Weil das da drunter nochmal steht mit Maria, die ihm Mutter war. Du weißt, dass seine da Mutter... Da steht, geliebte Frau auf Erden, Maria Magdalena, der Frau, die ihr Maria nennt, die mir Mutter war. Ja, die Frau, die ihr Maria nennt. Die Mutter Jesu heißt auch Maria. Ja, aber das bezieht sich auf Maria Magdalena. Nein. Das war eine Prostituierte. Nein, ich widme dieses Buch und dann zählt er auf. Erstens, meiner geliebten Frau auf Erden Maria. Zweitens, der Frau, die ihr Maria nennt. Jetzt verstehe ich. Jetzt ergibt alles auf einmal viel mehr Sinn. Mm, das stimmt. So, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich auch schon lange nicht mehr. Aber... Ja. Die guten Leser, die wir haben, Hörer, Organismen, Matrix. Die dürfen sich jetzt ja noch ein schönes Musikstück reinziehen. Und ich meine damit nicht Jesus von die Doofen. Dr. Kurz! Ja? Okay, so selber wegmachen. Du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. So, also, welches schöne Stück Musik dürfen unsere Organismen... Zur Erweiterung des eigenen musikalischen Horizontes wird es heute etwas geben, was auch einen biologischen Aspekt hat, in dem auf die problematische Haltung einiger eusozialer Insekten hinsichtlich des Umgangs mit anderen Insekten hinweist, nämlich Insect Warfare heißt das Stück, heißt die Band. Und das Stück heißt als zeitgenössische Kritik an bestimmten Menschenrechtsverletzungen, Human Trafficking. Das ist sehr schön. Damit verabschieden wir uns für heute. Wünschen noch einen charmanten Nachmittag. Ja. Und auch, dass Lord Jesus Salamander euch segnet. Das auch. Und der Jehova, der gerade immer noch nicht sich im Klaren ist. Was er hat Jehova gesagt. Ja. Wohl keine Monty Python-Filme gesehen, wie? Doch. Ja, genau. Also dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und willkommen im VIP-Club von der mächtigen Lesestunde. Ihr seid so gut. Ja, ihr habt euch verständlicher und nachvollziehbarermaßen Insect Warfare zu Ende angehört. Was eine kluge Entscheidung war. Denn das handelt sich dabei schließlich um gute, handgemachte, solide Rockmusik. So ist es. Und außerdem haben wir euch jetzt viel lieber. Ja, weil ihr ja jetzt schon zum zweiten Mal im VIP-Club drin seid und den Mitgliedsbeitrag bestimmt auch schon überwiesen habt. 3 Millionen Euro pro Sekunde. Oder so. Ein ungefährer Wert. So, jetzt müssen wir noch irgendwelche Sachen aus dem Nähkästchen plaudern, damit die VIP-Clubs Value vom for not paid money bekommen, die VIP-Club-Leute. Wir fahren morgen in Urlaub. Das doch mal hier. Wir fliegen. Wir fliegen. Und ich habe entsetzliche Flugangst. Warum eigentlich? Weil ich im Todesflug 1177 der Lufthansa saß nach Griechenland, nach Athen. Und dann bin ich da gestartet und dann kam direkt nach dem Start so ein ganz krasses Luftloch, in dem ich echt gedacht habe, boah, jetzt ist vorbei. Und seitdem habe ich Flugangst. Warum? Ich weiß auch nicht so genau. Das ergibt keinen Sinn. Hat sich halt so ergeben. Aber es ergibt keinen Sinn. Ja, Sinn, Schmin. Ne? Ja. Ich meine, du magst kein gekochtes Gemüse, das ergibt auch keinen Sinn. Doch, das ist ja evidenzbasiert. Ich habe es probiert und es ist eklig. Ja, und ich habe Angst. Ja, aber die Angst ist irrational. Dein Ekel vor gekochtem Gemüse auch? Nein, denn ich weiß ja, wie es schmeckt und dass es mir nicht schmeckt. Ja, ich weiß auch, wie Fliegen ist und ich weiß, dass es mir Angst macht. Ja, aber die Angst hast du ja, weil du denkst, du stürzt ab. Bist du jemals abgestürzt? Nein, aber andere Leute. Statistik? Statistik, Schmatistik. Bist du 4? Bist du... Wir brechen das jetzt hier ab. Claudia muss jetzt ins Bett.